Viertens, sind die Ordenssatzungen, ist der Jesuitenorden gegen das Luthertum und überhaupt gegen die Ketzerei statutarisch gerichtet? Auch hier ist, wie bei der Frage über Echtheit oder Unechtheit der Monita, die Unterscheidung zwischen formell und materiell anzuwenden. Ignatius von Loyola hat bei der Stiftung seines Ordens und bei der Abfassung seiner Satzungen Luthertum und Ketzerei wohl kaum formell im Auge gehabt. Sicher aber ist, dass der Jesuitenorden gleich nach seiner Entstehung an Bekämpfung der Ketzerei und besonders des Luthertums tatsächlich als seine Hauptaufgabe betrachtet hat. Dafür liegen die gewichtigsten Zeugnisse vor. In der Kanonisationsbulle Urbans des VIII. Vom Jahre 1623 für Ignatius von Loyola heißt es: Die unaussprechliche Güte und Barmherzigkeit Gottes, welche in wunderbarem Ratschlusse für jede Zeit passend sorgt, hat, als Luther das scheußliche Ungeheuer und die übrigen verabscheuungswerten Pestseuchen mit ihren gotteslästerlichen Zungen die alte Religion, all ihre Heiligkeit und ihr Bekenntnis zu einem vollkommenen Leben in den nördlichen Gegenden zu verderben und zu verwüsten und das Ansehen des apostolischen Stuhles herabzusetzen strebten, den Geist des Ignatius Loyola erweckt, welcher der göttlichen Herrschaft sich so zur Leitung und Formung übergab, dass er nach Gründung des neuen Ordens der Gesellschaft Jesu, die sich unter anderen Werken der Frömmigkeit und Liebe, der Bekehrung der Heiden und der Zurückführung der Ketzer zur Wahrheit des Glaubens satzungsgemäß ganz widmet, sein Leben heilig beschloss. Wesentlich verstärkt wird die Beweiskraft dieser päpstlichen Kundgebung durch ein Wort des Kardinals Monte, das er im Geheimkonsistorium über die Heiligsprechung des Ignatius von Loyola im Jahre 1622 an Papst Gregor XV. Richtete. Als im vorigen Jahrhundert der Feind auf dem wohlgepflügten und vorbereiteten Acker der Kirche Unkraut ausgesät hatte und in Deutschland Luthers blasphemische Zunge und in England Heinrich VIII. Unerhörte Grausamkeiten die Religion zu untergraben suchte, hat Gottes unaussprechliche Güte und Barmherzigkeit den Ignatius von Loyola erweckt. Bei Döllinger Reusch, Selbstbiografie des Kardinals Bellarmin, Seite 336. So ist es erklärlich, dass Clemens XV. In dem Breve Dominus ac Redemptor vom 21. Juli 1773, wodurch er den Jesuitenorden aufhebt, sogar sagt: Es steht fest, dass der Jesuitenorden gestiftet worden ist zur Bekehrung der Ketzer. Auch dem offiziellen Geschichtsschreiber des Ordens, der sein dickleibiges Werk unter materieller und intellektueller Unterstützung des Ordens verfasst hat, Crétineau Joly, entschlüpft das Geständnis: In der Gesellschaft Jesu sind Missionen nebensächlich. Hauptzweck ist der Krieg gegen die Ketzerei in Europa. Für diese, wenn auch nicht formal statutarische, so doch tatsächlich aufs Äußerste verschärfte Kriegsstimmung des Jesuitenordens gegen die Ketzerei, können selbstverständlich auch zahlreiche Beweise aus Kreisen des Ordens selbst vorgebracht werden. So ist, um mit dem Stifter des Ordens anzufangen, die Tätigkeit des Ignatius im Interesse der Inquisition besonders bemerkenswert. Er schreibt im Jahre 1542 an seinen Ordensgenossen Simon Rodriguez in Lissabon, Papst Paul III. Habe sich auf seine Anregung hin entschlossen, eine Kardinalskongregation der Inquisition zu errichten. Also, Ignatius von Loyola ist intellektueller Urheber der bis heute noch bestehenden römischen Inquisition und ihres Blutvergießens. Auch mühte sich Ignatius nach Kräften, um dem Wunsch Johannes III. Von Portugal, die dortige Inquisition nach dem Muster der spanischen einzurichten, bei Paul III. Durchzusetzen. Ja, in einem Briefe an den Jesuiten Miron vom 20. Juni 1555 erklärte er sich bereit, Mitglieder seines Ordens an die Spitze der portugiesischen Inquisition zu stellen, wünschte aber, um den Schein zu wahren, dass dies auf ausdrücklichen Befehl des Papstes hin geschehe. Aus der Sache wurde aber nichts. der in der Inquisition bis zu blutiger Verfolgungswut auflodernde Hass gegen die Ketzer, nicht bloß gegen die Ketzerei, ist also für die Jesuiten fromme Hinterlassenschaft ihres Stifters. Sie hüten die Erbschaft sorglich und mehren sie nach Kräften, indem sie in ihren Schriften von Anfang ihres Bestehens an bis in die Gegenwart sich als entschiedene Verteidiger der blutigen Ketzerverfolgung hervortun. Ich verweise auf die führenden Theologen des Jesuitenordens, Tanner, Leimann, Castro Palau im 17. Jahrhundert, Perone, Wenig, da Luca, Granderat, Laurentius im 19. und 20. Jahrhundert. Vergleiche auch mein Werk Moderner Staat und Römische Kirche, Seite 146 und folgende. Einige Stellen aus einem der prunkvollsten Werke jesuitischen Schrifttums und aus der offiziellen Studienordnung des Ordens mögen den Ketzerhass theoretisch, ein geschichtliches Begebnis und ein persönliches Erlebnis ihn praktisch noch weiter veranschaulichen. In der schon erwähnten Imago Primi Saeculi lesen wir: Neulich war das Jahr 1617. Die Lutheraner zählten es als die hundertmalige Jährung ihrer gottlosen Religion, weil damals die ersten Funken der pestilenzialischen Flamme erschienen, welche später durch trostlosen Brand zuerst Deutschland, dann einige benachbarte Provinzen wie im Sturme durcheilte.